Es ist ihre Manier, wie lange es gerät, weiß Gott, in allen Promotionibus, dass ein Teil für den einen, der andere für den anderen steht, damit, es mag ausschlagen, wie es wolle, sie den Dank und Nutzen haben. Wenn euer Liebten, wo es vielleicht noch Zeit, sich deshalb bei dem General der Jesuiten beschweren, wird es den Effekt haben, dass man alle cautelas ne sic pateat anbefehlen wird, aber in toto non esset remedium, euer Liebten haben es nicht um sie, die Jesuiten, verdient, und je mehr sie sich in der Welt Sachen einmischen, je übler geht es ihnen, wie man sieht, in Hispanien, und ist mir leid um die Sozietät Jesu, die das erste Säkulum so viel Gutes getan. Der Jesuit Bodler fährt fort, soweit Auersperg. Pater Gabriel Riddler hat dies ins Lateinische übersetzt und denkt es dem Generale des Ordens zu schicken. Unser Fürst zeigt sich, nachdem er diese und andere ähnliche Mitteilungen gelesen hat, fortwährend freundlich gegen uns, bemüht sich aber eifrig, den Grund zu entdecken, durch welchen unsere Patres bestimmt würden, sich für seinen Nebenbuhler zu bemühen. Vielleicht könne der General veranlasst werden, den polnischen Jesuiten ihre Machinationen zu verbieten. Der Herzog wolle den Pater Riddler nach Prag schicken. Keiner von uns billigt den Plan, wir sehen auch nicht, was er dort ausrichten könnte, zumal der Herzog von ihm das zu verlangen scheint, was er jetzt bei dem Pater Richard, dem Beichtvater des Lothringers, und bei den polnischen Patres verdammt. Ich hoffe, über diese Reise wird noch der Pater Gabriel mit dem Herzoge reden oder wenigstens die Herzogin, die den Pater Riddler um ihretwillen hier zu behalten wünscht. Ich schreibe Ihnen dieses nicht nur, damit Sie wissen, was vor sich geht, sondern auch, damit Sie mir mit Ihrem Rate beistehen. Ich habe bis jetzt über die Sache als eine solche, die mich nichts angeht, geschwiegen. Jetzt halte ich es für möglich, dass man, wenn die Sache ein für die Gesellschaft weniger günstiges Ende nimmt, was sicher der Fall sein wird, wenn sich die Hoffnung des Fürsten nicht erfüllt, mir einen Vorwurf daraus machen wird, dass ich, obschon mit dem Verlaufe bekannt, nicht sorgfältiger über die Einzelheiten an den General geschrieben habe. Ich habe diesem einmal geschrieben, dann aber geglaubt, dass weitere Mitteilungen nichts nützen könnten. Bei Reusch, Beiträge, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1894, zweites Heft, Seite 268 und folgende. Es kann nicht wohl geleugnet werden, dass wer Religion durch Waffengewalt und staatliche Umwälzung befördern will, Politik treibt. Solche gewaltsame Regierungspolitik ist Grundsatz des Jesuitenordens. Dafür haben wir ein klassisches Zeugnis. Der päpstliche Agent zu Brüssel, Monsignore Malvasia, erstattete im Jahre 1596 dem päpstlichen Kardinalstaatssekretäre Aldo Brandini Bericht über die Verhältnisse in Schottland. Dort heißt es: Die Jesuiten betrachten es als einen unter ihnen feststehenden Grundsatz, der durch die Autorität des Paters Parsons, einer der führenden englischen Jesuiten, bestätigt sei, dass die katholische Religion nur durch Waffengewalt in England und Schottland wiederhergestellt werden kann. Denn das Eigentum und die Einkünfte der Kirche, die inzwischen unter die Ketzer verteilt worden und schon durch viele Hände gewandert sind, können auf keine andere Weise wiedererlangt werden. Sie, die Jesuiten, glauben, dass, um zu diesen Ergebnissen zu kommen, nur die Streitkräfte Spaniens zu gebrauchen sind. Sie, die Jesuiten, mögen von Rom oder von anderswoher sein, mit dieser Meinung, die ihnen von ihren Oberen fest eingeprägt ist, kommen sie in diese Gegenden. Bellesheim, Geschichte der katholischen Kirche in Schottland, Mainz, 1883, Band 2, Seite 466. Vielleicht dachte Malvasia an ein Ereignis, das ein Jahrzehnt früher den Grundsatz der Jesuiten bekannt werden ließ. Im September 1584 wurde das Schiff, auf dem der Jesuit Crichton mit Geheiminstruktionen versehen nach Schottland fuhr, von Engländern gekapert und Crichton in den Londoner Tower gebracht. Bei seiner Gefangennahme zerriss er ein Schriftstück und versuchte, die Stücke ins Meer zu werfen. Man sammelte sie wieder und der katholische Geistliche Thomas Francis Cox, Mitglied der vom heiligen Philipp Neri gestifteten Oratorianerkongregation, also ein unverdächtiger Zeuge, hat das interessante Dokument vor wenigen Jahren in seinen Records of English Catholics, Band 2, Seite 426 und folgende, erstmals herausgegeben. Es genügt, folgenden Satz aus einer Aufzählung von Zielen anzuführen, die Creighton erreichen sollte. Endlich und hauptsächlich die Absetzung ihrer Majestät, der Königin Elisabeth, und die Einsetzung der schottischen Königin Maria Stuart, das ist Ziel und Ende, worauf alles abzielt, am angegebenen Ort. In den Geständnissen, die Creighton dann im Tower ablegte und die Knox gleichfalls im Wortlaute veröffentlicht hat, kommen Ziel und Ende und die Mittel dahin zu gelangen sehr deutlich zum Ausdruck. Papst Gregor der 13., Philipp der 2. von Spanien und Herzog von Guise werden unter Angabe der von jedem zu stellenden Truppen als Hauptförderer des religiösen Planes genannt.